7, 12, 13, 4. Yeah. Thank you.

Was ist hier noch los? Das ist sehr, sehr gut. Mein Rücken tut weh. Was ist hier noch los? Das ist sehr, sehr gut. Mein Rücken tut weh. Was ist hier noch los? Das ist sehr, sehr gut. Mein Rücken tut weh. Was ist hier? Mach es nicht. Stunde. Okay, ich bereite mich darauf vor. Viele. Dieses Nudelgewächs. Nudelgewächse und Salat. Später. Ich mein's ernst, es geht gerade nicht. Okay. Ich zünd dir auch eine Wunderkerze an. Ja, komm vorbei. Gut, bis dann. Brötchen hat man noch genießbar? Ja, die sind von der Früh. Kann ich ja 1 bis 9 haben. Ist auch was drauf? Ja, Luft. Weil es hier vielleicht doch so ein bisschen Öl, so gutes natives Sonnenblumenöl. Und, ja. Und dazu sind drunter noch einige Kräuter. Und Äpfel. Oh, das sieht ja voll aus hier. Ich hab schon ausgerechnet. Was ist denn das hier? Sauerkraut selbst gemacht. Ich würde es nicht essen, das macht tierische Durchfall und Blähung. Aber ich habe da drüben noch vegane Aufstriche rumstehen. einmal Bärlauch, Kräuter, so viel zu tierischen mal Durchfall und Blähungen. Wo ist das? Drüben, bei den anderen. Warte. Ist das nett. Ja, das kommt mal eher Mittel. Ja, was für eine Tüte. Na, ich bin immer mal dazwischen ging's. Vielleicht können wir so eine Art Metal hier raus. Ja, genau. Hat das mit Metal zu tun? Ja, das hat viel mit Metal zu tun. Das gefällt mir nicht. Die Metaler machen immer Metalays. Metaller töten auch. Also auf die Schallplatte. Metaller töten auch Menschen mit ihren Geweihen. Mit ihren Geweihen. Und ihrem Gemächt. Ich hasse Rösten, wie ich bin. In dem Aufstrich so was zu bringen. Das ist lecker. Ah, das ist mein Brötchen. Das weißt du nicht. Danke. Bitte. Die Röstzwiebeln sind total genial. Habe ich das gut bestrichen? Ich bin noch am Schmecken, aber es schmeckt nicht verkehrt. Aber es sieht so aus, als hätte er einmal gegen den Strich gestrichen. Das machen wir nicht. Das war auch die ganze Anstrich. Wie auch Sumpfflosche. Sumpfflosche? Ja, wenn man die gegen den Strich postet. Alles nur der Arsch. Da hilft nur noch die Mistgabel. Das ist auch so eine Sumpfflosche. Was ist denn ein typischer Fall eine Sumpfflosche? Die gemeine Mistgabel. Die Rarität. Oh komm mal, das klingt gut. Oh, ich stehe ganz weit davon. Eigentlich sind Witze über Pullermann und Arsch voll cool. Voll scheiße. Aber irgendwie, man kann in letzter Zeit über nichts mehr anderes lachen. Als nur so Witze über Pullermann und Arsch, weil nur da sind die Leute noch schockiert heutzutage. Mal an, vielleicht, oder?